starker Blick. Doch das seh ich nicht an ihr. Sie nimmt mich traurig in die Arme, versteckt den Kummer, zeigt ihn nicht. Ein Leben lang hat sie's verborgen. Wenn ihr Herz zerbricht. Die Mutter hat's mir oft erzählt, die Hölle selber miterlebt. Die Trauer steht ihr im Gesicht. So viele Jahre nur gequält und nur das nackte Leben zählt. Was sie sah, vergiss sie nicht. Vergiss sie nicht, vergiss sie nicht. Es war eine Zeit, über die man nicht spricht, als das Licht von der Erde verschwand. Das Böse kam und wollte nehmen. Das Land. Brennende Häuser, schreiende Kinder, teuflisches Lachen lag in der Luft. Sie wurden gefoltert, sie wurden erschlagen. Doch das Flehen der Menschen verhallte im Wind. Die Mutter hat's mir oft erzählt, die Hölle selber miterlebt. Die Trauer steht ihr im Gesicht. So viele Jahre nur gequält und nur das nackte Leben zählt. Was sie sah, vergiss sie nicht. Vergiss sie nicht. Vergiss sie nicht. Sie mich auf die Knie. Die Frauen entehrt, die Frauen geschändet. In jedem Dorf, an jedem Tag. Ein kleines Mädchen bettelt um Gnade, die sie bis heute nicht bekam. Mutter hat's mir oft erzählt, die Hölle selber miterlebt. Die Trauer steht ihr im Gesicht. So viele Jahre nur gequält und nur das nackte Leben zählt.